Lebensschlund, wo nichts ist gut oder alles gerade, ich in Lichtern bade oder bade ohne Gnade in einem Bach voll Blut mit Mut und Wut, ein roter Sud, nimm an mich ein Lud und ich sagte, na gut, back to the root. Es sind solche Zeiten, die mich geleiten im Breiten, wo nach keiner war, sind sie doch so nah, not far from me. Manche sehen sie mit ihren Augen, ich leb sie oft mal schroff, mal soft. Das Erschrecken, das sie wecken, ist nicht wegzustecken, doch dann seh ich das Licht, woher, weiß nicht, der Punkt ist gekommen, ich mach mich dicht. Es ist die Zeit, Zeit, die in mir schreit. Ich bin zu zweit, Zeit, mein Blick ist weit. Die Hölle auf Erden kommt meist in Herden, die größer werden, wenn man sich wehrt. Doch unversehrt blieb ich dort nie, falle auf die Knie wie gezähmtes Vieh. Die Stimmen, die ich höre und ich schwöre, sie sind Wirklichkeit. Sie suchen immer Streit mit mir und dir und allen Sinnen, die zerrinnen, nicht außen, sondern innen. Eingehüllt in Samt, der brennt gar lichterloh. Jemand lacht ganz froh, ich kenn den Ton, hört ihn gestern schon. Er ist abgerichtet, dass er mich vernichtet. Er wird lauter, immer lauter und dann schweigt er nur ganz stur. Jetzt ist Stille pur, kommt morgen wieder, singt seine Lieder. Das ist meine Kur. Es ist die Zeit, Zeit, die in mir schreit. Ich bin zu zweit, Zeit, mein Blick ist weit. Da sind auch Zeiten des großen Glücks, die unermesslich sind. Da bin ich wie ein Kind, das sicher ist, dass es alles kann mit seiner List nach Wahl. Genial, potent, wie man mich kennt in der ganzen Welt, die ist nach mir gestellt. Jeder Hund der Welt tut's meinetwegen, wenn ich will, dann fällt auch Regen. Jeder schaut mich an und ich lach zurück, und mir ist alles klar, was sie bedrückt. Scheinen sie hinein hinter ihren Schein, was muss das für ein Leben sein? Steh überall in den heiligen Hallen, sieh die innere Faust, die alle ballen. Meine Genialität, die ihr niemals seht, ist laut und still, so wie ich es will. Es ist die Zeit, Zeit, die in mir schreit. Ich bin zu zweit, Zeit, mein Blick ist weit. Jetzt geh zurück in die Dunkelheit, davor bin ich leider nie gefeit. Es ist die Zeit der Worte, die die anderen sagen, mit denen werd ich mich nie vertragen. Befehle oder Lachen oder Schreie oder Krachen, die Palette ist groß und des Geistes schuld. Die anderen sind hier bei mir, wie werd ich die nur los? Ich hab's oft versucht, sogar einen Arzt besucht, der hat nur geschwallt, gelallt ganz kalt. Auch die Willenkraft hat's nie geschafft, ganz auszumerzen, meine Geistesschmerzen. Die waren nur taub und blind geschwind, ein Bewusstsein, dass ich nie gewinn. Ich lieb so weiter, mal dumpf, mal halte, ein Steigen und Fallen auf dein Lebensleiter. Es ist die Zeit, Zeit, die in mir schreit. Ich bin zu zweit, Zeit, mein Blick ist weit. Es ist die Zeit, Zeit, die in mir schreit. Ich bin zu zweit, Zeit.